Schlüssel auf beide Ohren. Jetzt fühle ich mich wieder heim. Heilige Maria, hab ich gesagt, du hast erstmal nicht gefragt. Du fragst mich, wohin die Reise geht. Ich weiß, ich weiß, ich weiß es nicht. Willkommen, willkommen, mitten im Nichts. So groß, dass es wohl unendlich ist. Willkommen, willkommen, mitten im Nichts. Auf kalten Fest, der sich die Preise dreht. Dass dich das erreicht, damit was von mir übrig bleibt. Was wäre das Leben ohne Liebe zu geben? Dafür sind wir auserkoren. So herrlich sprudeln die Hormone aus allen Quellen, die es um dich gibt. Oh, ich schäme mich, nein, ich schäme mich nicht. Das ist doch was ganz Natürliches. Du hast erstmal nicht gefragt. Du fragst mich, wohin die Reise geht. Ich weiß, ich weiß, ich weiß es nicht. Willkommen, willkommen, mitten im Nichts. So groß, dass es wohl unendlich ist. Willkommen, willkommen, mitten im Nichts. Auf kalten Fest, der sich im Kreis ins Räder. Willkommen, willkommen, mitten im Nichts. Der Sternenhimmel funkelt nachts für dich. Habt ihr noch Spaß? Nein. Juhu, ich muss aber mal fragen, weil es ist eine Ruhe hier irgendwie.